Herzlich willkommen zu Deutsch Perfekt Audio. In unserem Spezialthema geht es diesmal rund um Spa und Wellness. Lernen Sie zum Beispiel interessante Wörter rund um den Saunabesuch und wie man bei der Buchung eines Wellnesshotels nach Angeboten fragt. Außerdem sind wir zu Besuch in der Hamburger Elbphilharmonie. Am 11. Januar wird die schon jetzt berühmte Sehenswürdigkeit mit rund 6 Jahren Verspätung offiziell eröffnet. Wir haben auch wieder viele Hörtexte und Übungen zu interessanten Themen. Wiederholen Sie mit uns die Regeln der N-Deklination und lernen Sie, wie man Adjektive in der Alltagssprache durch bestimmte Ausdrücke intensivieren kann. Das und vieles mehr hören Sie diesmal auf Deutsch Perfekt Audio.